Rückkehr in das Land Ojehue. Mein Aufenthalt in Chile war nur kurz nach jenem Zusammentreffen mit den Regierenden der Militärjunta. Ich hatte jede Illusion einer möglichen Verständigung über die grundlegenden Themen verloren. Mein Meister hatte gesagt, Chile wird bis auf den Grund des Elends herabsinken und von da an wird es wieder aufsteigen zu einer Macht in Amerika. Denken wir, dass dieser Niedergang der augenblickliche Zustand ist und uns noch Hoffnung bleibt. Außerdem begreife ich, dass ich nach Chile geführt worden bin, nicht um die Chefs der Junta zu sehen, noch um mit ihnen zusammenzuarbeiten. Ich wurde hierher geführt, obwohl ich es nicht bewusst verstanden habe, weil mein Meister gehen wollte. Für immer und in sehr weite Fernen in das Devayana, den Weg ohne Wiederkehr der Götter folgend. So konnte ich bei ihm sein bis zum Ende. Bevor ich Chile erneut verließ, gab ich in einer Zeitung von Santiago, Las Últimas Noticias, die letzten Nachrichten, eine Erklärung ab, mit der ich die Wirtschaftspolitik kritisierte, die man zu der Zeit in jenem Lande durchzuführen begann. Mehrere Personen sandten danach Briefe an die Zeitung, mit welchem sie meine Stellungnahme gutheißen. Und so bin ich nicht mehr in Chile gewesen, bis die Universität mich einlud, einen Vortrag über Nietzsche zu halten, während einiger Sommerkurse, auch über Wagner und Nietzsche, die ich dann an der Universität von Concepción wiederholen musste. Ich nutzte damals die Gelegenheit, um mein Buch »Das goldene Band – Esoterischer Hitlerismus« herauszugeben, das mir so viele intrigante Angriffe einbrachte, mich auf den literarischen Scheiterhaufen setzend und eine Art Verbot auferlegend. Doch die Ausgabe des Buches war verkauft. Ich kehrte nach Europa zurück und lebte im Tessin, wie ich sagte, im alten Palazzo Camuzzi, das auch die Wohnung Hermann Hesses in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg gewesen war. 10 Jahre hatte ich in Indien gelebt, danach auf dem Balkan und in Österreich, nun sollte ich weitere 10 Jahre in der Schweiz bleiben. In Indien habe ich die Eingänge zum Ashram der Siddhas im Himalaya gesucht, in den Pyrenäen suchte ich nach den Agotes, das Grab von Pirena und den Gral der Katara in den Höhlen von Montsegur von Sabarte, wo auch Otto Rahn seine Streifzüge durchgeführt hat. In den Alpen, auf weiten und erschöpfenden Ausflügen über die Gipfel von Graubünden, im hohen Engadin und in Südtirol, durch versteckte Täler zwischen den Höhen, der Bernsteinstraße folgend, glaubte ich in das Reich der Kobolde des Königs Laurin im Treu de Resis, im Land der Alpenrosen eintreten zu können. Im Himalaya, ohne zu wissen wie, fand ich mich im Tal der Blumen wieder, wo ich von meiner im südpolaren Hyperborea verstorbenen Geliebten träumte. Ich sah sie in meinem Traum wieder. Und dann ließ ich die Feder des Quetzal in den Wind jener so weit entfernten Gipfel fallen, die ich in ihren Händen fand, als ich neben ihrem Totenbett kniete, vor so vielen Jahren, in einer Stadt Santiago de la Nueva Extremadura. Nirgendwo habe ich das gefunden, was ich suchte, nicht einmal die Oasen der Antarktis. Aber ich entdeckte die Kameraden zwischen den Ruinen. Von dort kamen sie hervor, tödlich verletzt, blutend, aber jenes Gedicht von Ezra Pond wiederholend: »Bleibe standhaft in den alten Träumen, damit unsere Welt nicht die Hoffnung verliert.« Ich antwortete mit Shelley: »Harre aus, bis die Hoffnung durch ihren eigenen Schiffbruch die beschaute Sache glaubt.« Als ich Ezra Pond traf, sprach er schon nicht mehr. Er war in Schweigen getreten, damit ihn niemand zwingen könne, das zu widerrufen, was er einmal gesagt hatte. Hitler ist der größte der Menschen. Der Jude ist ein Aasgeier. Ich war an seiner Seite, sprach auf ihn ein, sagte ihm, dass es nicht wichtig sei, denn in 700 Jahren würden wir wieder verlieren. Und dann würden wir uns wieder treffen, wie wir uns vielleicht schon unendlich viele Male in der Ewigkeit getroffen hätten. Und so befand ich mich bei ihm, redend, redend, bis er starb. Doch kurz vorher hatte er sein Schweigen gebrochen, er wies auf seine Kameradin, seine Walküre, die Olga hieß, und sagte: »Achte auf sie, denn sie ist mutig und es hat verhindert, dass ich verrückt wurde.« Später haben wir in der alten kastilischen Stadt Medinaceli, durch welche El Cid und auch er gekommen sind, einen Stein wie ein Menhir zu seinen Ehren errichtet. Dort haben wir ihn eingesetzt, damit die Erde vibrieren, beben sollte. Dann sagte ich seine Verse auf. Der Stein unter der Ulme, ich habe den Wahnsinn und die Pein beseitigt. Meine Tränen ließ ich unter einem Ulmenblatt und verließ sie unter einem Stein. Der Baum ist in meine Hände eingedrungen, sein Saft in meine Arme aufgestiegen. Der Baum war die Irmin Sul. Deutsche Kameraden, italienische Kameraden, Schweizer Kameraden, französische Kameraden, belgische, spanische, amerikanische Kameraden, Esrapont, Leon de Grelle, Saint-Loup, Scorzeni, Julius Evola, Hermann Wirth, Savitri Devi, Hanna Reitsch, Hans-Ulrich Rudel. Wie viele befinden sich in Gefängnissen, wie viele sind verschwunden. Ich musste in Europa bleiben, um mehr über die Einweihung des esoterischen Hitlerismus, der schwarzen SS, zu erfahren. Ich musste noch in ihren magischen Tempel eintreten, so wie ich einmal in das Schloss Friedrichs II. Von Hohenstaufen im öden Kalabrien war.